denn ich muss dir etwas sagen über einen anderen Mann. Du weißt, ich würde es nicht erlauben, dass ein anderer mich berührt. Doch als ich nach Wärme suchte, hat er's irgendwie. Doch ich hoffe, du verzeihst. Er hat keinen teuren Wagen und trägt ausgelatschte Schuhe. Und jetzt kann ich dir ja sagen, er sieht nicht so gut aus wie du. Und